Mein Name ist Chanju Yun, der Vorname ist Chanju, Nachname Yun. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht in Würzburg. Im gut geschnittenen dunklen Anzug setzt sich der 42-jährige Anwalt mit dem koreanischen Namen an den Konferenztisch in seinem Arbeitszimmer. Geboren ist er in Verden an der Aller. Er will den juristischen Kampf gegen Facebook aufnehmen. Bereits 2015 erstattete Chanju Yun Strafanzeige gegen Unternehmenschef Mark Zuckerberg und weitere Facebook-Manager wegen sogenannter Hasskriminalität. Sieht der Rechtsanwalt den Konzern, wie es ein Kommentator unlängst in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung formulierte, gar als Bestie, die unsere Demokratie verschlingt? Facebook für sich genommen mag keine Bestie sein, aber es ist der Nährboden, auf dem die Zerstörung wächst. Facebook hat sich erstaunlicherweise entschieden, sich unabhängig zu machen von deutschem Recht, indem es einfach gesagt hat, ich verletze es und ihr könnt mir nichts anhaben. Und dann geschieht Folgendes: Hetze, Verleumdungen, Beleidigungen bleiben auf Facebook ungesühnt. Das schafft Anreize, weil keiner damit rechnen muss, dass es gelöscht wird oder dass es verfolgt wird. Und so haben wir eine neue Kultur auf Facebook entwickelt, die wahrscheinlich auch den Wahlkampf prägt, der dann vielleicht so ähnlich aussehen kann wie in Amerika. Ein Bundestagswahlkampf mit Falschmeldungen und Hasskommunikation in Internetwelten, die sich von der gesellschaftlichen Wirklichkeit immer mehr abkoppeln, davor fürchten sich hierzulande inzwischen viele. Der Würzburger Rechtsanwalt Chanju Yun findet es gut, dass die Große Koalition in Berlin derzeit prüft, ob es einen Anspruch auf Gegendarstellungen in sozialen Netzwerken geben soll. Dennoch ist Chanju Yun entschlossen, schon jetzt die Mittel der Justiz anzuwenden. Das Zivilrecht, notfalls aber auch das Strafrecht. Facebook ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, den Shareholdern verpflichtet. Solange es noch günstiger ist, das Recht zu brechen, werden sie es weiter fortsetzen. Das haben wir jetzt die letzten anderthalb Jahre gesehen. Facebook wird das nicht freiwillig machen. Deswegen brauchen wir empfindliche Sanktionen, wenn Facebook weiter diesen Kurs fahren sollte. Eine gute Gelegenheit, Facebook zum Löschen von Hassbotschaften zu zwingen, hat Chanju Yun nun am 6. Februar. Dann wird der Internetkonzern sich zum ersten Mal vor einem deutschen Gericht verantworten müssen. Es geht um den Fall des syrischen Flüchtlings Anas Bodamani. 2015 hatte er ein Selfie mit Angela Merkel geknipst, das sehr bekannt wurde. Auf Facebook wird nun von verschiedenen Nutzern verbreitet, Bodamani sei einer der Täter, die vor Weihnachten in Berlin einen Obdachlosen anzündeten. Facebook habe nicht verhindert, dass diese falsche Tatsachenbehauptung 500 Mal weitergegeben wurde, so Chanju Yun. Deshalb hat er den Konzern angezeigt. Man könnte natürlich sagen, es ist nur ein Einzelfall, aber meine Hoffnung ist, dass Facebook irgendwann einsieht, dass es sich nicht lohnt, sich ständig verklagen zu lassen, sondern dass sie deutsches Recht beachten müssen. Wenn am 6. Februar entschieden werden soll, dass Facebook für Inhalte haftet und sie überall entfernen muss, dann wird es vielleicht auch andere Leute, die von Facebook geschädigt worden sind, ermutigen, diesen Weg zu beschreiten, weil wir haben eine Rechtsordnung, die durchsetzbar ist. Es ist etwas anstrengend und aufwendig, es kostet auch Geld, aber irgendwann wird Facebook auch einsehen, dass es nicht funktioniert, ständig gegen deutsches Recht zu verstoßen. Zu einem Interview mit dem Deutschlandfunk waren weder die Hamburger Facebook-Anwälte noch der deutsche Unternehmenssprecher Klaus Gorny vom US-Konzern autorisiert. Stattdessen bekommen wir zum Fall Bodamani eine schriftliche Stellungnahme in englischer Sprache. We are sorry to hear about Mr. Modamani's concerns with the way some people have used his image. Wir bedauern, von Herrn Modamanis Sorgen zu hören, hinsichtlich der Art und Weise, wie einige Personen sein Foto verwendet haben. Wir setzen uns dafür ein, unsere Verpflichtungen innerhalb des deutschen Rechts zu erfüllen, im Hinblick auf die Inhalte, die Menschen auf unserer Plattform teilen. Wir haben bereits unverzüglich den Zugang zu den Inhalten blockiert, die uns die juristischen Vertreter von Herrn Modamani angezeigt haben. Deshalb glauben wir nicht, dass hier gerichtliche Schritte nötig sind oder dass sie der effektivste Weg sind, die Situation zu lösen. So we do not believe that legal action here is necessary or that it is the most effective way to resolve the situation. Chanju Yun sieht es anders. Und so wird es am kommenden Montag einen Zivilgerichtstermin geben vor dem Landgericht Würzburg. Wir haben einen fliegenden Gerichtsstand. Verletzungen von Persönlichkeitsrechten können überall dort geltend gemacht werden, wo das Internet aufrufbar ist. Und nachdem man sich dann das Gericht aussuchen kann, habe ich Würzburg gewählt. Chanju Yun weiß, dass er sich keinen leichten Gegner ausgesucht hat. Doch aussichtslos ist dieser Kampf für ihn nicht. Schon jetzt ist klar, wie auch immer der Gerichtstermin am Montag ausgehen wird, er wird neue Fragen aufwerfen und womöglich neue Ansatzpunkte für künftige Verfahren liefern. Am Facebook-Sitz im kalifornischen Menlo Park wird man wohl noch einiges hören. Von Chanju Yun aus Würzburg.